Das Wahlrecht für Frauen wurde in Österreich 1918 eingeführt. Das allgemeine gleiche und direkte Wahlrecht für Männer im Jahr 1907. Dazwischen lagen ein Weltkrieg und eine Revolution. Das Frauenwahlrecht war das Ergebnis langer Bemühungen der internationalen und österreichischen Frauenbewegung. Am Anfang forderten die Frauen vor allem, dass die Bildungs- und Berufsmöglichkeiten von Frauen verbessert werden sollten. Die meisten bürgerlich-liberalen Bildungs- und Erwerbsvereine forderten das Recht auf höhere Mädchenschulbildung, Zugang zu den Universitäten, das Recht auf freie Berufsausübung und bessere berufliche Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen. Darüber berichtet auch die Protestwanderwegstation über das erste Wiener Mädchengymnasium in der Rahlgasse. Die sozialdemokratische Frauenbewegung trat vor allem für bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen für Frauen und Mädchen in den Fabriken ein. Die verschiedenen Frauenorganisationen richteten Bildungsvereine und Mädchenschulen ein, organisierten Berufsvorbereitungskurse und waren karitativ tätig. Doch zu Beginn der 1890er Jahre wurde immer klarer, dass die Frauen auch politisch mitbestimmen mussten, und die Forderung nach dem Frauenwahlrecht wurde laut. In Vorträgen und Zeitungsartikeln informierten die Organisationen über die besondere Situation der Frauen und darüber, dass die Frauen politisch und gesellschaftlich gleichgestellt werden mussten. 1907 wurde nur das allgemeine gleiche und direkte Wahlrecht für Männer durchgesetzt. Da begnügte sich die Frauenbewegung nicht mehr mit Vorträgen und Artikeln. Am 1. Mai und am 8. März, dem Internationalen Frauentag, er wurde 1911 das erste Mal begangen, machten die Frauen mit Demonstrationen auf ihre Anliegen aufmerksam. Als sich nach dem Weltkrieg die Habsburger Monarchie auflöste und in Österreich die Republik ausgerufen wurde, war es Zeit, das Frauenwahlrecht nun wirklich einzuführen. Die Sozialdemokratische Partei hatte es schon lange in ihr Parteiprogramm geschrieben. Doch viele Funktionäre hatten Bedenken. Sie fürchteten, dass die Mehrheit der Frauen in Österreich konservativ eingestellt war und nicht sozialdemokratisch wählen würde. Die Christlich-Soziale Partei hatte ebenfalls Bedenken. Sie vertrat ja die Ansicht, dass Frauen sich um die Familie kümmern und nicht in die Politik einmischen sollten. Deshalb fürchteten die konservativen Funktionäre, dass viele konservativ eingestellte Frauen gar nicht zur Wahl gehen würden. Die Christlich-Sozialen forderten deswegen, dass die Wahlpflicht eingeführt werden sollte, damit auch die konservativ eingestellten Frauen gezwungen sein sollten, von ihrem Stimmrecht auch Gebrauch zu machen. Dagegen waren nun wieder die Sozialdemokraten. Schließlich einigte man sich, dass über die Wahlpflicht die Bundesländer entscheiden sollten. Am 18. Dezember 1918 erhielten fast alle Österreicherinnen, die das 20. Lebensjahr vollendet hatten, das Stimmrecht. Nur eine Gruppe nicht, die Prostituierten. Diese Ausnahme wurde erst 1923 abgeschafft. Bei den ersten Wahlen am 16. Februar 1919 gingen 82% der Frauen wählen. Alle Parteien wollten wissen, wie die Frauen wählten. 1920 wurde daher eine Verordnung erlassen, dass Männer ihren Stimmzettel in einem hellgrauen Kuvert abgeben mussten und Frauen in einem blaugrauen Kuvert. Bei allen Wahlen bis 1930 wählte die Mehrheit der Frauen konservativ. Nur in Wien hatten die Sozialdemokraten auch unter den Wählerinnen die meisten Stimmen. Die Sozialdemokratische Partei bemühte sich sehr, die Frauen für die Ziele ihrer Partei zu interessieren. Schon bei der Frauenkonferenz 1920 erklärten viele Teilnehmerinnen, dass Frauen, die arbeiten gingen und auch Mütter und Hausfrauen waren, einfach zu wenig Zeit hätten, um sich um Politik zu kümmern. Sie forderten deshalb mehr Kindergärten, gemeinsame Waschanstalten, Gemeinschaftsküchen und so weiter, damit die Frauen mehr Zeit hätten, sich zu bilden und zu informieren. Und die Männer sollten sich wenigstens eine Stunde in der Woche an der Hausarbeit beteiligen. Dass die Frauen nun gleichberechtigt mit den Männern wählen konnten, führte aber nicht dazu, dass nun besonders viele Frauen auch ins Parlament kamen. Denn darüber bestimmten die Parteien. Die Sozialdemokratische Partei schickte in der Ersten Republik zwischen 6 und 9 Frauen ins Parlament, die Christlich-Sozialen 1 bis 3 Frauen und 2-mal kam eine Abgeordnete der Großdeutschen Partei in den Nationalrat. Die Parteien stellten zwar viele Kandidatinnen auf, aber die meisten nur auf den ungünstigen Plätzen der Wahllisten. Gesetze, an denen Frauen besonders aktiv mitarbeiteten, befassten sich mit Fragen der Sozialreform. Zum Beispiel das Verbot der Nachtarbeit für Frauen und Jugendliche in gewerblichen Betrieben, die Beschäftigung von jugendlichen und weiblichen Arbeitern, deren Arbeitszeit und die Sonntagsruhe im Bergbau, die Einführung des 8-stündigen Arbeitstags sowie der Versicherungen für ArbeiterInnen und LandarbeiterInnen, Sozialversicherung und Arbeitslosenfürsorge sowie die Regelung des Hebammenwesens. Ein Gesetz über Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten von Hausgehilfinnen garantierte zum Beispiel 9 Stunden Ruhe, 2 Stunden am Tag für Mahlzeiten, jeden zweiten Sonntag 8 Stunden Freizeit und einen bezahlten Urlaub von 1 bis 3 Wochen im Jahr. Im Bereich des Ehe- und Familienrechts war ein Gesetz zur Neuregelung und Erhöhung der Unterhaltsbeiträge erfolgreich. 1925 stellte die sozialdemokratische Abgeordnete Adelheid Popp den Antrag, dass Frauen und Männer im Familienrecht gleichberechtigt sein sollten. Denn damals galt der Mann als Familienoberhaupt und die Frau brauchte zum Beispiel seine Erlaubnis, wenn sie arbeiten gehen oder auch nur ein eigenes Bankkonto eröffnen wollte. Bei der Heirat ging ihr Eigentum in die Verfügung des Mannes über. Doch diese Forderung nach Gleichberechtigung in der Ehe wurde erst in der Zweiten Republik im Jahr 1975 verwirklicht. Eine weitere Forderung der sozialdemokratischen Frauenbewegung war, das Verbot der Abtreibung abzuschaffen. Doch auch das konnte erst in der Zweiten Republik durchgesetzt werden. Darüber berichtet die Station des Protestwanderwegs über den Kampf gegen das Abtreibungsverbot. Da die Frauen in den politischen Parteien nur wenige einflussreiche Positionen erlangen konnten, diskutierten bürgerlich-liberale Frauen immer wieder die Gründung einer eigenen Frauenpartei. Die Sozialdemokratinnen wollten sich nicht in einer eigenen Frauenorganisation zusammenschließen. Sie wollten als gleichberechtigte Genossinnen in der Partei selber tätig sein. Das erforderte allerdings langwierige, zähe Überzeugungsarbeit. Ein Teil der bürgerlich-liberalen Frauenbewegung gründete 1929 eine Frauenpartei mit Marianne Heinisch als Vorsitzender. Diese Partei trat zum Beispiel für internationale Abrüstung ein. Sie forderte auch eine Verständigung zwischen den zwei großen Parteien in Österreich. Vor allem seit dem Justizpalastbrand von 1927 waren Sozialdemokraten und Christlich-Soziale zutiefst verfeindet. Darüber berichtet auch die Station über die Februarkämpfe von 1934. Die Frauenpartei forderte auch, dass Hausarbeit als Beruf anerkannt werden sollte und verlangte eine Kranken- und Altersversicherung für Hausfrauen. Sie wandte sich auch dagegen, dass Beamtinnen nicht verheiratet sein durften, forderte die Abschaffung des Abtreibungsverbots und eine Eherechtsreform. Doch bei den Wahlen hatte die Frauenpartei keine Erfolge. Die Enttäuschung über die geringen Erfolge in der parlamentarischen Arbeit brachte viele bürgerliche Frauen zu der Ansicht, dass nur eine Minderheit von fähigen Menschen regieren sollte. Sie folgten Engelbert Dollfuß, der 1933 das Parlament auflöste und einen sogenannten Ständestaat ohne demokratische Volksvertretung errichtete. Auch die katholische Frauenbewegung und die Frauenpartei unterstützten die Idee des Ständestaats. Doch die Wünsche der Frauen wurden im neuen Staat nicht berücksichtigt. Im diktatorischen Regime von Dollfuß und Schuschnigg hatten Frauen keinerlei gewichtigen politischen Einfluss.